Glaube und Hoffnung, Liebe und Treue begleiten uns voran. Rück dichter in der Heiligen Rund und kling den letzten Jubelklang. Von Herz zu Herz und Mund zu Mund erbrause freudig der Gesang. Schweigen ist verbannt, die Sonne unseren Weg erhält in unserem geweihten Land. Wir halten Stand im Licht der Welt, das Schweigen ist verbannt, die Sonne unseren Weg erhält in unserem geweihten Land. Empor aus finsterer Nacht. Hell kling herein die neue Zeit, die all unsere Herzen entfacht. Wir halten Stand im Licht der Welt, das Schweigen ist verbannt. Die Sonne unseren Weg erhält in unserem geweihten Land. Stand im Licht der Welt, das Schweigen ist.